geschafft. Bitte schieße von Stimmen, dieselbe Momentat, der dafür sorgt, dass ich schlecht ist. Es so hart jetzt Leben ohne dich, weil wenn du nicht bei mir bist, zerreißt es mir Schweiße. Ohne dich kann ich hier nicht existieren, egal wie schwer es wird. Ich werd immer für dich leben, hörst du den Klang, der wie ein Engel für dich spricht. Das ist Beat und Text ganz allein nur für dich. Dieser Schmerz, der mir zeigt, dass ich immer noch lebe, ist so wichtig, dass du weißt, dass ich dich liebe, Liebe hin, Liebe her. Denn zwischen uns ist noch mehr, so verdammt viel mehr. Der Gedanke an dich gibt mir so viel Kraft. Es gibt keine, die mich schätzen, so glücklich macht dieser einen Augenblick, der mir sagt, ich bin jetzt keine Angst, denn egal was passiert, sie mag dich davon und ganz schön. Das allein macht die Kunst. Wer verdammt hat die Sehnsucht gefunden? Ich weiß genau, ich wär nicht glücklich, hätte ich dich nie gefunden. Dieses Gefühl ist einfach so verdammt lebenswert. Ich will kein Schmerz, weil du bist ja in meinem Herz. Bitte sag mir die Wahrheit, was soll ich machen? Soll ich dich weiter lieben oder soll ich es einfach lassen? Aber glaub mir einfach eins, ich könnte es nicht lassen. Ich könnte nicht hoffen, nicht zu lieben, ich könnte es nicht lassen. Wir verstehen uns wie keiner, sind das perfekte Paar. Mit dir ist mein Leben einfach wieder wunderbar. Diese schöne Zeit mit dir würde ich nicht vergessen. Wenn du weg bist, wird die Trauer mein Herz zerfressen. Es ist wahre Liebe, wenn ich daran denke, für immer und ewig mit dir zusammen zu sein, immer und ewig.